General Bravo übernahm das Erbe der Mexican Exploration Company. Die hatte schon lange pleite gemacht. General Bravo betrachtete das Land der Cruzob als seinen Privatbesitz. Durch ein Gesetz wurde 1902 das Territorium Quintana Roo geschaffen und der militärischen Verwaltung der Zentralregierung direkt unterstellt. Die Cruzob hatten sich weiter nach Norden verzogen. Sie hatten rechtzeitig La Santissima, das letzte sprechende Kreuz von Chan Santa Cruz, nach Chancá in Sicherheit gebracht. Nach 10 Jahren Alleinherrschaft wurde General Bravo 1912 von Madero aus Quintana Roo abberufen. Mexikanische Revolution und Bürgerkrieg. Noch 1912 zogen die Ladinos aus Chan Santa Cruz ab und überließen die Stadt wieder den Maya. Chan Santa Cruz war entheiligt, geschändet war das Balamna, das Jaguarhaus. Als Pferdestall war es benutzt worden, zum Einsperren von Gesindel beiderlei Geschlechts. Mord und Totschlag und Orgien hatten in der steinernen Halle stattgefunden. Die alte Rolle würde die Stadt für die Cruzob nie wieder spielen. 1914-18, der Erste Weltkrieg. Wachsender Bedarf an Sisal. Für die Enneken-Barone der letzte ganz große Boom. Auf das Vierfache steigt der Preis des grünen Goldes in den 4 Kriegsjahren. Kriegsende, Zusammenbruch des Enneken-Marktes. 1920, 1928, der Chicle-Boom beginnt für das Territorium Quintana Roo. In den Wäldern von Quintana Roo wimmelt es von Chicle-Sammlern. Die Invasion des Landes durch die Wrigley Company beschert den Maya Nebenverdienste als Sammler für die Kaugummi-Industrie. 1929, Weltwirtschaftskrise, Höhepunkt des Chicle-Boom. 1930, 31, 32, Verfall des Chicle-Preises. Als Reaktion darauf Unruhen bei den Maya von Quintana Roo befürchtet. Regierungstruppen zum Schutz der Kaugummi-Produktion. Quintana Roo wieder unter militärischer Verwaltung. 1933. Regierungstruppen greifen in interne Auseinandersetzungen der Cruzob ein. Die konservativste Gruppe von Chancá zieht mit La Santissima nach Ixcacal. Unter Tatich Pedro Pascual Barrera und militärischer Führung von Eulalio Can und Concepción Situc. Gründung eines neuen Zentrums. 1934-35. Der Maya-Archäologe Sylvanus Griswold Morley auf Thompsons Hacienda im Auftrag der Carnegie-Stiftung mit Ausgrabungen in Chichen Itza beschäftigt. Empfängt eine Delegation der Cruzob aus Ixcacal, stattet einen Gegenbesuch ab. Alfonso Villarrojas, junger Mitarbeiter aus Morleys Gefolge, beginnt die erste ethnologische Feldarbeit bei den Cruzob. 1945 erscheint seine grundlegende Arbeit The Maya of East Central Quintana Roo. 1958. Bau der Landstraße Peto, Chan Santa Cruz, Bacalar, Chetumal abgeschlossen. Chan Santa Cruz heißt jetzt Felipe Carrillo Puerto. 1959. Paulino Yamar, Kommandante von Ixcacal. 1960. Beginn der wissenschaftlichen Voruntersuchungen für ein gigantisches Tourismusprojekt. Schaffung eines neuen Zentrums von internationaler Bedeutung. 1970. Die Wahl fällt auf Cancun, ein kleines Fischerdorf an der äußersten Nordostecke der Halbinsel. Der feine, weiße, poröse Sand der Strände bleibt kühl auch unter brennender Sonne. Nur eine Flugstunde von Houston, USA. 1974. Einweihung des Zentrums Cancun. Quintana Roo, mexikanischer Bundesstaat. Straße von Cancun über Tulum nach Felipe Carrillo Puerto ausgebaut. Das Kreuz schläft. 1980, der Maestro Cantor Paulino Yamar, aus Senor, erzählt dem Anthropologen Alan F. Burns Geschichten der Maya und Geschichte der Cruzob. Alan F. Burns schreibt vom bittersüßen historischen Sinn der Yucatán-Maya. 1984, der Tourismus zieht die Leute nicht nur nach Cancun, sondern auch auf die Isla de las Mujeres, und die Ostküste weiter in Richtung Süden nach Playa del Carmen und vor allem gegenüber auf die Insel Cozumel und bis hinunter nach Shea und Tulum. Die Maya um Tulum vermieten schnell hingestellte Hütten an den Billigtourismus. Geschichte. 1984. Maya-Kultur in neuem Licht. Washington, 1. Oktober, AFP. Die bisher von Archäologen vertretenen Theorien über die Maya-Kultur in Mittelamerika sind durch die Entdeckung eines 500 Jahre alten Grabes in Belize erschüttert worden, geht aus der Entdeckung hervor, dass sich eine blühende, hochentwickelte Maya-Kultur bis zum Einfall der spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert gehalten hat. Nach der Invasion seien die meisten Eingeborenen durch aus Europa eingeschleppte Krankheiten ums Leben gekommen. 90% der Maya-Indianer wurden Opfer von verheerenden Epidemien. Bisher gingen die meisten Forscher davon aus, dass die Kultur der Mayas bereits vor dem 16. Jahrhundert als Opfer von Dekadenz verschwunden war. Maya-Geschichte, Maya-Zeit. Zeit ist ein Maß von Dauer. Aber ist es die Zeit, die den Dingen Dauer verleiht, oder ist die Zeit die Eigenschaft der Dinge, Dauer zu haben? Stecken die Dinge in der Zeit, wie bei Wilhelm Busch, 1, 2, 3 im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit? Oder steckt die Zeit in den Dingen, wie ein Maya-Rätsel es ausdrückt? Frage: Was ist ein Mensch auf einer Straße? Antwort: Zeit. Abendländische Zeit ist eine lineare Dimension ohne Anfang und Ende. Dargestellt durch eine Gerade, auf der von einem beliebigen Nullpunkt aus beliebig weit vorwärts und rückwärts gezählt werden kann. Dazu werden sich wiederholende periodische Folgen benutzt. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Aber sie dienen nur der Einteilung der abstrakten Dimension. Zeitmessung ist nur möglich aufgrund der gleichbleibenden Dauer sich wiederholender periodischer Vorgänge. Zeitrechnung begann mit der Beobachtung zyklischer astronomischer Abläufe. Die Maya zogen daraus den Schluss, dass auch die Zeit selber eine Folge periodischer Wiederholungen und daher eine zyklische Dimension sein müsse. Wie der Kreis, begrenzt, aber unendlich zu durchlaufen. Beim Messen der Zeit wurden zeitliche Perioden in greifbaren Einheiten von Mengen ausgedrückt. Grundlegendes Maß war Kin, die Sonne, der Tag. 20 Tage waren ein Monat, Uinal, wie Uinik 20, der Mensch mit seinen Fingern und Zehen. 18 Uinal gaben ein Tun von 360 Tagen. Tun heißt Stein. 20 Tun, ein Katun, ein Arm voll Stein. 20 Katun, ein Baktun, ein Packenstein. 20 Baktun, ein Piktun, ein Schlagstein. Der Piktun war eine chronologische Periode von 2.880.000 Tagen. Basis der Zeitrechnung ist die Periode von 20 Tagen aus 20 Namen von Tagesgöttern. Sie durchlaufen permutativ die heiligen Zahlen von 1 bis 13 und unterscheiden sich durch die periodische Folge ihrer Zahlenkoeffizienten. Der Name des letzten Tages der Periode ist Ahau. Er ist der Regent der Periode von ihrem Ende her. Ahau wird übersetzt mit Herr, Herrscher, Gebieter. Die Glyphe Ahau ist nicht das Bild eines Herrschers. Es ist der Mann mit den dicken Backen und dem gespitzten Lippenrund, der Mann mit dem Blasrohr, durch das die Maya wohl sehr früh schon ihre ersten astronomischen Beobachtungen machten. Wie die Periode der 20 Tage enden alle Mehrfachen von 20 ebenfalls auf den Tag Ahau. So auch der Katun von 20 mal 360 Tagen. Die 13 nach ihrem Zahlenkoeffizienten sich unterscheidenden und nach ihm benannten Katun ergeben einen Zyklus von 13 Katun, bei deren periodischer Folge der Zahlenkoeffizient mit jedem Katun um 11 Stellen vorrückt bzw. um 2 zurück. Auf ein Katun 13 Ahau folgt ein Katun 11 Ahau und so fort. 9 Ahau, 7, 5, 3, 1, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Und mit 13 beginnt die periodische Folge von vorn. Dieser Zyklus der 13 Cartoon ist der Mai, der wichtigste Zyklus der Maya. Er dauert etwa 256 Jahre. Die Maya haben im Laufe ihrer Geschichte drei Arten von schriftlichen Dokumenten hinterlassen. Sie unterscheiden sich rein äußerlich durch das technische Verfahren. Erstens, Inschriften in Form von Glyphen auf haltbarem Material, Knochen, Jade, Holz, Stein. Zweitens, Aufzeichnungen in Glyphenschrift auf einer Art dünner Pappe, aus meterlangem, feinem, mit einer Kalkschicht überzogenem Baumbast, der zu Büchern gefaltet wurde, den sogenannten Kodizes. Drittens, Texte in lateinischer Schrift auf europäischem Papier. Jedem Typ von Aufzeichnung entspricht ein anderes kalendarisches Konzept. Die Inschriften benutzten die lange Rechnung, die Kodizes und die Texte in europäischer Schrift die kurze Rechnung, aber nach einem jeweils modifizierten System. Die zeitlichen Einschnitte, die durch das Aufgeben einer Tradition und die Einführung einer neuen markiert werden, trennen zugleich die drei großen Epochen Maya-Geschichte. Klassische Maya-Kultur des Tieflandes, nachklassische Kultur Yucatans und Epoche der spanischen Kolonialherrschaft.